Урок 11. Упражнение 14. Страница 200. Die Apotheke. Die Apotheken. Der Facharzt. Die Fachärzte. Das Fieber. Die Grippe. Die Kopfschmerzen. Die Krankenschwester. Die Krankenschwestern. Die Medizin. Der Mund. Die Münder. Der Patient. Die Patienten. Die Poliklinik. Die Polikliniken. Das Rezept. Die Rezepte. Die Sprechstunde. Die Sprechstunden. Die Tablette. Die Tabletten. Das Thermometer. Die Thermometer. Aufmachen. Aufrufen. Ausatmen. Fühlen. Sich fühlen. Geben. Du gibst. Er, sie, es gibt. Sich hinlegen. Messen. Du misst. Er, sie, es misst. Bitte. Ganz. Gesund. Immer. Krank. Nachmittags. Nachts. Sofort. Vormittags. Ein praktischer Arzt. Den ganzen Tag. Ist, sind, geöffnet. Sprechstunde haben. Krankenbesuch haben. Platz nehmen. Was fehlt Ihnen? Den Oberkörper freimachen. In 3 Tagen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Auf Wiedersehen. Sie haben Fieber. Die Temperatur messen. Ich habe Kopfschmerzen.